WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. Vor 2000 Jahren fand die Varusschlacht statt. Hic est primum radio romanum cum informationibus importantibus. Salve. Und wir schalten direkt zu unserem Chefreporter Meteorologicus Superbus. Er meldet sich live aus Westgermanien, wo er zurzeit mit dem Varus und seinen drei Legionen unterwegs ist. Quo vadis denn genau, Superbus? Wenn ich das mal wüsste. Vor mir und den Truppen liegt Terra Incognita. Seit Tagen regnet es wie aus Kübeln. Der Schuppenpanzer setzt Rost an und die Tunika kann man auswringen. Trotzdem halten die 9214 Legionäre hier Marschformation. Das ist nicht immer leicht. Ja, das hört man. Und wie sind denn nun die weiteren Aussichten, Superbus? Also hier an der Nordostspitze des Römischen Reiches muss man sich in den nächsten Tagen auf Dauerschauer einstellen. Es regnet jetzt bereits Bindfäden. Und manchmal hagelt es sogar. Pfeile! Pfeile? Ja, es sieht ganz nach dichtem Pfeilhagel aus. Ab und zu können es auch Speere sein, die hier niedergehen. Das hört sich aber weniger nach Regenfällen an als nach Überfällen. Ja, mit heftigen Niederschlägen ist durchaus zu rechnen. Erste germanische Tiefausläufer haben die Soldaten hier in der Tiefebene kalt erwischt. Das Tiefdruckgebiet Hermann scheint auf dem Vormarsch. Soweit die drüben, die weiteren Aussichten unbeständig und... Hallo? Hallo, Superbus? Und damit zurück ins... Danke an Meteorologicus Superbus. Übrigens ist diese Figur genauso wenig historisch verbürgt wie der oft zitierte Regen der Varusschlacht, der Hamburger Buchautor Tilman Bendikowski. Dass das Wetter eben ungünstig für die Römer war, das würden wir doch mehr in den Bereich der Legende verweisen. Das waren römische Elitesoldaten, die sich von Regen, von Wind, von Sturm, vor Dunkelheit und übrigens auch vor Germanen erst einmal überhaupt nicht fürchteten. Wie konnte es dann passieren? Wie konnten vor 2000 Jahren drei hochgerüstete römische Legionen untergehen in der vermeintlichen dritten Welt der Antike? Wenn es nicht das Wetter war, lag es vielleicht am Unvermögen des römischen Feldherrn? Ja, das ist eine gemeine Lüge der Nachwelt. Dieser gute Varus wurde ja auch in der deutschen Geschichtsschreibung lange als alter, dekadenter und unfähiger Mann beschrieben. Wir können das heute nachweisen. Einige Jahre nach der Varusschlacht kam es aus innenpolitischen Gründen in Rom zu diesem Zerrbild. Ein römischer Geschichtsschreiber, Paterculus, hat dieses Bild von Varus in die Welt gesetzt und das hat sich lange gehalten. Aber es ist schlicht eine Hetzkampagne. Das sagt auch Dr. Rudolf Aßkamp. Er rekonstruiert im Römermuseum in Haltern das wahre Bild des Publius Quinctilius Varus. Geboren circa 46 vor Christus, verlor er in der Schlacht bei Philippi durch Selbstmord seinen Vater in einer ausweglosen Situation. Zwar wird Varus über 50 Jahre später in genauso eine Situation geraten, aber bis dahin ist er alles andere als ein Verlierer. Er hatte eine fantastische Karriere gemacht. Er hatte zweimal in das Kaiserhaus eingeheiratet. Er gehörte zu den Nobiles und er war in erster Linie wegen seiner Erfahrung und wegen des Vertrauens, das Augustus in ihn setzte, nach Germanien geschickt worden. Denn dort wird die Erfahrung des Veteranen dringend gebraucht. Als Legionskommandeur, er hatte Erfahrung in der Verwaltung als Provinzstatthalter. Vor allen Dingen hatte er aber Erfahrung in einer aufrührerischen Provinz. Das war Judäa. Varus hatte dort als Berater des Herodes Aufstände niederschlagen lassen. Was er mit ungewöhnlicher Härte tat, es ist zum Beispiel überliefert, dass über 2000 Aufständische gekreuzigt wurden. Und so steht Varus, der sich eigentlich nichts mehr zu beweisen hat, am Ende seiner Karriere vor der größten Herausforderung seines Lebens. Aus dem rechtsrheinischen Germanien eine römische Provinz zu machen. Als Varus seinen letzten Auftrag annimmt, sind die Römer bereits über den Rhein nach Nordosten vorgestoßen. Entlang der Lippe haben sie Militärlager errichtet, das größte davon in Haltern. Von hier aus zog man dann auch im Sommer des Jahres 9 nach Christus, um, wie es ja auch überliefert ist, Gericht zu halten, um vielleicht auch Streitigkeiten unter germanischen Stämmen oder einzelnen Fürsten zu beruhigen. Denn Germanien ist keineswegs einig, auch nicht in der Haltung zu den Besatzern. Dr. Michael Zelle vom Landesmuseum Detmold. Wenn Sie hier in Detmold die Germanen auf Ihrer Seite hatten, war das noch lange nicht klar, dass in Herford und Minden die anderen Führer es ebenso sahen. Und daran ist Rom wahrscheinlich auch gescheitert hier in Germanien. Und vermutlich an den Menschen zwischen Rhein und Weser, mit denen Varus keine Erfahrung hatte. Das hier oben war ein völlig anderes Land mit einem völlig anderen Menschenschlag. Auch diese, wie man so sagt, freiheitsliebenden Germanen, das ist ihm sicherlich fremd gewesen. Das ist zunächst noch mal kein Fehler, aber vielleicht hat er auch nicht genug Zeit gefunden, sich da reinzudenken. Im Gegensatz zu seinem Widersacher und Bezwinger Arminius. Er kennt nicht nur die Germanen, sondern auch die Römer. Naja, Arminius war Spross einer cheruskischen Fürstenfamilie, die eine einflussreiche Gefolgschaft hinter sich hatte, insofern auch Einfluss nehmen konnte. Aufgrund seiner Herkunft ist er dann Ansprechpartner für die Römer gewesen und ist dementsprechend dann auch in römischen Militärdiensten ja eingesetzt worden. Dass Arminius bereits als Kind in Rom gewesen sei, verschleppt als Sklave, diese oft wiederholte Geschichte ist für Michael Zelle nicht belegt. Die überlieferte Karriere beginnt eigentlich mit seinem Einsatz als Truppenkommandeur einer cheruskischen Hilfstruppeneinheit. Es wird insbesondere von Velleius Paterculus überliefert, dass er auf römischen Feldzügen mitgekämpft und sehr erfolgreich mitgekämpft habe. Auf den Balkanfeldzügen soll Arminius die Militärtechnik der Römer studiert haben, ihre Taktik und ihre Disziplin. Überliefert ist, dass Arminius römischer Bürger geworden ist. Er ist sogar römischer Ritter geworden, also der zweithöchste gesellschaftliche Rang im Römischen Reich wurde erreicht von ihm. Und natürlich versuchten die Römer, ihn in ihrem Sinne einsetzen zu können. Ein verhängnisvoller Irrtum, wie auch die trügerische Ruhe im Herbst des Jahres 9 nach Christus. Rudolf Aßkamp. Hier in der Region, also Nordwestdeutschland, scheint es ziemlich ruhig gewesen zu sein. Es heißt ja, dass das Land befriedet gewesen sei. Also man kann nicht mehr davon ausgehen, dass die römischen Truppen, wenn sie hier im Land unterwegs waren, ständig auf dem Kriegspfad waren. Doch in den Wäldern und Weilern der Westgermanen herrscht offenbar größere Unzufriedenheit, als die neuen Herren wahrnehmen. Die Menschen stöhnen insgeheim über die römische Gerichtsbarkeit und Steuerpolitik. Und Arminius? Also das Problem für Arminius lag in der Einschränkung seines persönlichen Wirkungsbereiches ganz offensichtlich. Er war offenbar nicht gewillt, alle die Dinge, die Rom ihm vorsetzte, so zu akzeptieren und wollte eben sein eigenes Süppchen kochen. Und dieses Süppchen heißt Verrat. Ja, für die Römer war eindeutig ein Verräter, das ist gar keine Frage, denn sie haben auf ihn gebaut, sie haben ihm vertraut und die sind natürlich aus allen Wolken gefallen. Und zwar als Arminius den Römern auf dem Rückweg von ihrem Sommerlager in den Rücken fällt. Wie es sich abgespielt hat, das rekonstruieren Rudolf Aßkamp und Michael Zelle nun zusammen mit Susanne Wilbers-Rost, Archäologin in Kalkriese. Sie kann auf eine fast 30-jährige Grabungsgeschichte bei Osnabrück zurückblicken, unter anderem auf eine römische Gesichtsmaske, unzählige Sandalennägel, ein paar Rüstungsteile, Knochengruben und eine germanische Wallanlage. Wir stehen hier am Hangfuß des Kalkrieser Berges. Das ist die engste Stelle zwischen dem Berg als Ausläufer des Wiehengebirges und dem anschließenden, nach Norden anschließenden Großen Moor. Dazwischen war damals Feuchtgebiet, also eine sehr schwierige, schwer passierbare Situation, in die die Römer offenbar relativ blauäugig reinmarschiert sind. Varus marschiert geradewegs in eine Falle. Und dann fielen ihm wahrscheinlich die eigenen Leute, die germanischen Hilfstruppen sozusagen in den Rücken. Sie fielen ab und überfielen ihn an anderen Stellen, und zwar an solchen Stellen, wo die Legionen ihre eigentliche Kampfkraft überhaupt nicht ausspielen konnten. In einer offenen Feldschlacht hätten die Römer siegreich sein können. Sie waren aber bei einem Partisanenangriff, und darum handelte es sich damals wahrscheinlich bei diesen Attacken in die Flanke hinein, dem waren sie relativ hilflos ausgeliefert, weil sie nicht ihre Kampfordnung einnehmen konnten. Immer wieder wurde aus dem Dickicht heraus das römische Heer angegriffen, attackiert und insofern auch zermürbt. Und das war der große Vorteil, den die Germanen hatten. Man muss sich Kampfhandlungen Mann gegen Mann vorstellen. Es muss auch anfangs weniger, dann mehr Tote gegeben haben. Auch Verwundete, sicherlich bei den Römern mehr als bei den Germanen, die sich ja in den Schutz der Wälder oder auch des Walles zurückziehen konnten. Wir haben ja auch Hinweise auf Verwundungen durch Schwerthiebe zum Beispiel. Wir haben die Reste von Knochen gefunden, die diese Schwerthiebe zeigen. Und das ist etwas, was uns, auch wenn es nur spärliche Überreste sind, die Grausamkeit dieser Kampfhandlungen deutlich macht. Am Ende bleibt der gewohnte römische Siegesruf aus. Bravo Victor! Arminius Victor. Die römische Niederlage ist total. Drei Legionen gehen in wenigen Tagen mit insgesamt 22.000 Mann unter. Varus mit ihnen. Ja, das Ende ist ja mehr oder weniger berühmt. Varus hat sich, wie wohl viele seiner höheren Offiziere, in sein Schwert gestürzt, um entweder der Gefangenschaft oder der Geiselhaft zu entrinnen. Und diese Art des Selbstmordes war in römischer Zeit kein unrühmlicher Tod, also nicht unehrenhaft. Rom erfährt von der Niederlage durch ein grausames Geschenk. Es ist überliefert, dass Germanen dem Varus den Kopf abgeschlagen haben, diesen Kopf dem verbündeten König Marbot nach Böhmen geschickt haben, um ihn wohl noch enger an sich zu ketten. Dem hat sich Marbot wohl verweigert und er hat den Kopf weitergesandt nach Rom an Augustus. Und in diesem Zusammenhang soll denn auch der berühmte Satz für die Geschichtsbücher gefallen sein. Varus, Varus, gib mir die Legionen zurück. Vare, vare, redde legiones. Und er hat seinen Kopf wohl dann mehrfach in Folge noch aus Trauer und Enttäuschung und Verzweiflung wohl gegen die Türen und Wände geschlagen. All das ist überliefert und es scheint an Augustus wirklich nicht spurlos vorübergegangen zu sein. Ebenso wenig an der römischen Außenpolitik. Zwar geht Kaiser Tiberius, der Nachfolger des Augustus, 5 Jahre später noch einmal in die Offensive. Er schickt 8 Legionen unter dem Kommando des Germanicus. Doch treibt diese Aggression nur immer mehr Germanen zu den Waffen und die Verluste der Römer in die Höhe. Die Niederlage des Jahres 9 nach Christus war sicherlich der Einstieg in den Ausstieg aus Germanien, weil sie am Ende bedeutete, dass Tiberius im Jahre 16 nach Christus den Germanicus zurückrief, dass dem Blutvergießen ein Ende machte und die römische Grenze wieder auf den Rhein zurückverlegte. Und Arminius, der große Sieger? Es wird ja immer wieder herausgestellt, dass er seine Leute, also die Germanen und Cherusker, vor der römischen Kultur bewahren wollte. Tatsächlich aber ist er dann aber noch einen Schritt weiter gegangen und hat versucht, für sich eine sehr starke politische, vielleicht königsgleiche Stellung zu erlangen. Arminius, durch den Rückzug der Römer ermutigt, greift seinen Widersacher, den romtreuen Germanen Marbot, an und bringt ihn 18 nach Christus zu Fall. Politisch ist er dann aber gescheitert. Spätestens 21 nach Christus ist er umgebracht worden von eigenen Verwandten. Und das hängt offenbar damit zusammen, dass er seine gesellschaftliche Stellung ausbauen wollte, ist dann aber gescheitert. Und das ist eigentlich das Interessante. Denn posthum wird dieser umstrittene Arminius von Tacitus zum Befreier Germaniens erhoben. Dabei hat er nur eine Handvoll Stämme für kurze Zeit vereint. Doch die Schrift des römischen Gelehrten legt den Grundstein für den oft missbrauchten Mythos vom Urvater der Deutschen und für das teutonische Hermannsdenkmal. Autor Tilman Bendikowski. Immer wenn es um die deutsche Freiheit ging, um die deutsche Einigkeit, also um die deutsche Nation, war Hermann der Cherusker nun zur Stelle. Er hieß ja nicht mehr Arminius, sondern Hermann. Er hat ja einen deutschen Namen bekommen. Und als solcher begleitete er über die Jahrhunderte in einer unglaublichen Dominanz die deutsche Nationalgeschichte. So wird Arminius zur ewigen Projektionsfläche. Die Ausstellung Mythos in Detmold zeigt das ab Mitte Mai. In Haltern wird Widersacher Varus zeitgleich vom Ruf des ewigen Verlierers befreit. Und in Kalkriese wird der Konflikt rekonstruiert. Aber es gibt noch immer Zweifel am Schauplatz. Gegen Kalkriese spricht zum einen die Örtlichkeit, die meiner Meinung nach nicht genug Platz für all das bietet. Die Datierung der Münzen gelte zudem als unsicher. Und so geht die Schlacht um den Tatort der Varusschlacht auch 2000 Jahre nach ihrem Ende weiter. Buchautor Tilman Bendikowski aus Hamburg, ist das ziemlich egal. Für mich ist der Mythos wichtiger und der eigentliche Ort der Varusschlacht. Wenn ihn jemand findet, da würde ich mal fragen, was wollt ihr dort? Wollt ihr dort Blumen ablegen, einen Kranz ablegen? Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. wdr.de